Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es war natürlich ein kleines Stück Weg heute zu euch, zu Ihnen hierher. Aber ich denke mal, das ist nicht umsonst, denn wo Menschen zusammenkommen und sich wirklich patriotisch informieren wollen, da bin ich auch sehr gern. Ich habe das schon in der Zeit meiner AfD-Mitgliedschaft gemacht. Ich war sehr viel auch in den alten Bundesländern unterwegs, um ja auch mal dort so die Stimmungslage zu Gemüte zu führen, und weiß, dass auch in Westdeutschland, wie wir natürlich im Osten gerne sagen, im alten Deutschland, es echte Patrioten gibt und dass die es schwerer haben sogar in den alten Bundesländern als bei uns. Denn bei uns ist die Stimmung noch etwas anders, im Osten oder korrekt gesagt im Mitteldeutschland ist die Stimmung noch etwas anders. Man traut sich dann doch eher rauszugehen, die Meinung zu sagen, man hat andere Erfahrungen gesammelt damit, und daher lehne ich es auch ab, dass in der AfD oder auch jetzt nach der AfD immer gesagt wird, ja, im Westen findet man keine Patrioten. Das stimmt nicht, es sind zwar anzahlmäßig prozentual weniger in der Bevölkerung, aber die haben es umso schwerer und halten den Rücken auch umso gerader, denn ich weiß, hier hat man es als Patriot wirklich schwerer. Zu meiner Person noch mal ganz kurz, für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht so richtig kennen, André Bockenburg, wurde gesagt, ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus dem schönen Burgenlandkreis. Ich wohne, lebe, bin verwurzelt direkt im Dreiländereck, also in der Mitte von Mitteldeutschland. Man könnte also sagen, der Mitte Europas. Ich komme aus einer Gegend, da habe ich es 10 Minuten bis Thüringen, 10 Minuten bis Sachsen, wohne selbst in Sachsen-Anhalt und habe natürlich die Situation dort rundherum auch wirklich verinnerlicht, muss man sagen. Ich selbst, ich sage das nur mal so ein bisschen als Rückblick, damit man auch versteht, warum ich die AfD verlassen habe. Ich selbst war von 2013 bis Januar 2019 Mitglied der AfD. Ich bin damals sehr ad hoc, mit gar keinen allzu großen Vorstellungen, in die AfD eingetreten, wollte dann ein bisschen mitmachen, war noch nie in einer Partei und habe dann natürlich auch wirklich mein Patriotismus ein bisschen neu entdeckt, nochmal in Form auch von Parteiarbeit, das mir bis dahin gar nicht geläufig war. Habe dann dafür gesorgt, mit viel Engagement, Fleiß, das kennen viele von Ihnen und von euch, den Landesverband Sachsen-Anhalt aufzubauen. Und denke mal, dass ich den Verband auch, ich muss sagen, damals, das ist schon wieder eine Weile her, zu einem der meist geachtetsten und auch erfolgreichsten Landesverbände gemacht habe innerhalb der AfD. Wir haben bis dato das beste AfD-Ergebnis erzielt, nicht nur mit 24,3%, sondern was mir noch viel wichtiger war, mit 15 Direktmandaten. Wir haben also fast die Hälfte der Direktmandate in Sachsen-Anhalt geholt. Das muss man nämlich erstmal schaffen. Und, das ist ganz wichtig, wir haben das hinbekommen mit einer Linie, wo Klartext gesprochen wurde, wo, ich sage das ganz offen und ehrlich, wo rechtspopulistischer Wahlkampf gemacht wurde, ohne Wenn und Aber, wo die Dinge benannt wurden. Und wo man gewusst hat, dass wir zwar auch Sympathien haben, einzelne Sympathien haben in einer CDU, das haben wir gewusst und das weiß ich auch. Wo wir aber festgestellt haben, die CDU ist trotzdem hauptverantwortlich dafür, dass wir heute in einem Deutschland leben, in dem man kaum noch gerne leben möchte, in einem Zustand sind, wo man sich Gedanken machen muss um die Rettung dieses Landes. Und das muss man sich verinnerlichen. Man darf nicht denken, weil es da immer mal Sympathiebekundungen einzelner CDUler gibt, konservativ gebliebener, dass man mit denen irgendwie auf irgendeine Art und Weise im Moment zusammenarbeiten kann. Wir haben klar gesagt, die CDU gehört zum linken Altparteienblock. Sie hat sogar die größte Verantwortung, weil sie gar nicht ideologisch links getrieben ist, sondern weil sie den ganzen linken Kurs mitgemacht hat, nur aus Gründen von Postenhascherei und Machterhalt. Und das ist absolut verwerflich, deswegen ist die größte Verantwortung auch bei der CDU zu suchen, liebe Freunde. Und wie es leider allzu oft in Parteien ist, die rechts neben der CDU angesiedelt sind und waren, können wir auch in die Vergangenheit schauen, gab es in der AfD wirklich eine Aufbruchstimmung. Man hat Wähler erstmal aktiviert und vor allem man hat Nichtwähler, bisherige Nichtwähler aktivieren können, endlich ihren werten Hintern aus dem Sofa hinauszuholen und wählen zu gehen. Es war ein sehr großer Erfolg, das geleistet zu haben, natürlich nicht nur in Sachsen-Anhalt. Und man hat natürlich Vorschusslorbeeren geerntet und man hat Vorschussvertrauen bekommen als AfD, weil die Ansagen, die Sprüche, die Wahlkampfmotti, die man so verwandt hat, auch gesessen haben und knackig waren. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die AfD hat nicht geliefert, was sie versprochen hat. Und damit hat sie das Schlimmste getan, was man diesen Wählern antun konnte. Denn das waren Wähler, die waren enttäuscht vom System. Die wollten nicht mehr wählen, die haben abgeschlossen schon fast mit der Politik und haben dann nochmal Hoffnungen gehabt in der AfD und wurden wieder enttäuscht. Und diese Leute nochmal an die Wahlurne zu bekommen, nochmal für Politik zu interessieren, ist nun noch schwerer, als es die AfD hatte. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich war immer einer, der, das wissen Sie selbst, innerhalb der AfD gefremdelt hat mit dem liberalen Kurs. Ich habe aber immer auch gesagt, okay, gut, wenn man eine große Partei ist, wenn man Volkspartei sein will, kann man auch mit einem liberalen Flügel leben. Aber es muss klar sein, es muss Grenzen geben und es darf keinen innerparteilichen Beschuss geben. Es darf nicht ins Private hineingehen und vor allem darf eins nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass der politische Gegner oder die Systempresse ein Stöckchen hinhält und die AfD nicht nur drüber springt, sondern auch noch fragt, wie hoch sie denn drüber springen kann. Und genau das ist passiert. Wir haben Diffamierungskampagnen in der AfD, wo sich unser linker Gegner nur die Hände reibt und wo wir von der linken Seite was lernen können, weil das machen die nicht. Wenn Sie sich überlegen, wie die Grünen ihren Erfolg jetzt fabriziert haben, die führen einen klar linkspopulistischen Wahlkampf, die sind sehr provokativ, teilweise bis in den Extremismus hinein und dort distanziert sich niemand von irgendjemandem. Selbst wenn Aussagen kommen wie Zwangsenteignung, wo der Normalbürger erstmal sagt, es kann doch nicht wahr sein, aber das bringt die Partei in die Presse und auch andere linke Parteien und es wird sich nicht distanziert. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, die Linken sind untereinander kameradschaftlicher als die Rechten. Und das darf nicht sein, liebe Freunde. Wobei es bei denen natürlich genossenschaftlicher hieße. Aber nur, um das mal darzustellen. So, und wenn man mal zurückschaut, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann sieht man, dass auf der rechten Seite immer wieder dasselbe passiert ist. Immer wieder. Ist es auf der rechten Seite so gewesen, dass sich die Leute auseinander dividieren lassen haben. Immer wieder dasselbe Schema. Ganz besonders interessant war es bei den Republikanern und ich kenne aus dem Bundesvorstand der AfD immer noch diesen geflügelten Begriff, wir dürfen nicht in die Republikanerfalle tappen. Immer wieder wurde das erzählt, wird heute auch noch erzählt. Die Leute haben gar nicht verstanden, was die Republikanerfalle eigentlich war, wie die funktioniert hat und dass die AfD eben genau dabei ist, wieder hineinzutappen, in dem Versuch, nicht hineinzutappen. Das ist das Problem. Auch die Republikaner waren damals eine Partei, die wirklich gewachsen ist, die Ansehen errungen hat und die dann natürlich auch mit dem Schwert der Beobachtung durch den Verfassungsschutz niedergestreckt wurde. Das Schlimme ist aber, wie heute auch, der VS brauchte die Republikaner nicht mal selbst niederstrecken, er hat die Drohung ausgesprochen, hat eine Hysterie entfacht bei den Republikanern, da hat sich ein Distanzierungsbeschluss den anderen gejagt, Leute sind hinausgebeten oder geworfen worden und nach 2 Jahren war kaum noch was übrig von den Republikanern, wie wir sie kannten und ganz zum Schluss hat der VS trotzdem beobachtet. Also alle Verrenkungen, alle Versuche der VS-Beobachtung zu entgehen, alle Distanzierung, jede Weichspülerei, jede Duckmäuserei hat nichts gebracht. Die Republikaner haben sich im Grunde genommen selber niedergestreckt und haben vom VS zum Schluss bloß noch den Gnadenstoß erhalten. Und genau dasselbe macht jetzt auch die AfD. Und da kann ich Ihnen sagen, bei uns in Mitteldeutschland sieht man das sowieso etwas entspannter. Bei uns sagt man, wisst ihr was, Wir haben damals jahrzehntelang eine Stasi-Beobachtung erlebt. Da lachen wir doch über den Verfassungsschutz. Ist wirklich so. Ja? Man muss einfach ganz kühl an die Sache rangehen. Man muss sagen, eine Verfassungsschutzbeobachtung, die muss man nicht zwanghaft hervorrufen. Es gibt Dinge, die kann man sich schenken. Es gibt Themenbereiche, da lohnen sich Diskussionen nicht. Das kann man vielleicht irgendwann mal anpacken. Aber eines ist auch klar, wenn man einer Beobachtung entgehen will, indem man sich selbst verleugnet, hat man schon den ersten großen Fehler gemacht. Und da muss man einfach mal gegenrechnen, was schadet mir als Partei mehr? Ansehensverlust, Glaubwürdigkeitsverlust, der Verlust eines inneren Zusammenhaltes oder schadet mir mehr die Auswirkung eines tatsächlichen Verfassungsschutzes, einer tatsächlichen Verfassungsschutzbeobachtung, die eben Auswirkungen hat, das ist ganz klar. Und wir haben natürlich in der AfD auch Leute gehabt, die Beamte sind, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die gesagt haben, wenn die Beobachtung kommt, kann das für uns schwierig werden. Das stimmt auch, das ist wirklich so. Aber das muss man gegebenenfalls in Kauf nehmen. Das geht nicht anders. Da gibt es Leute, die eben dann gesagt haben, dann werde ich eben nicht Mitglied der AfD, dann trete ich zwar bei der Kommunalwahl auf der AfD-Liste an, werde aber kein Mitglied und kann eben gar nicht belangt werden. Man muss sich dann eben Ausweichmöglichkeiten überlegen, aber Fakt ist, man kann doch nicht einknicken vor der Drohung des Feindes, den man eigentlich bekämpfen will. Dann brauchen wir doch zum Kampf gar nicht antreten. Und wieder einmal hat man es eben geschafft, eine Partei, die im Aufstreben begriffen war, die viel Potenzial hatte und auch immer noch hat, weich zu kochen. Und die AfD, ich nenne es wirklich immer so, ich habe es ja in allen Ebenen, Kreis, Land, Bund erlebt, hat sich auf einen Systemschmusekurs geeinigt. Es ist eine Meidbewegung, eine Ausweichbewegung vor der Beobachtung durch den VS. Und das, obwohl die Bürger mittlerweile begriffen haben, dass der Verfassungsschutz tatsächlich nur ein Machtinstrument der Obrigkeit ist. Und normalerweise hat der Fall Maaßen der AfD in die Hände gespielt. Ja, also der oberste Chef des Verfassungsschutzes kritisiert die Kanzlerin und unterstellt ihr die Verbreitung von Fake News, was sie auch getan hat. Wir haben eine Dame hier sitzen, die kommt aus Chemnitz, die Frau Müller, das ganz hautnah auch erlebt. Es gab in Chemnitz keine Menschenjagden auf Ausländer. Die gab es nicht. Frau Merkel nahm das natürlich von der Presse auf, verbreitete ihre Fake News und wurde vom Chef des Bundesverfassungsschutzes, der sich mit dem LKA auseinandergesetzt hat, der sich mit der Polizei vor Ort auseinandergesetzt hat, der sich mit seinen Kollegen des Landesverfassungsschutzes auseinandergesetzt hat, wurde sie zurechtgewiesen nach dem Motto, was sie verbreiten, ich sage es ein bisschen vereinfacht, das stimmt so nicht. Und ich finde, das ist auch eine Pflicht und Aufgabe eines Chefs eines Verfassungsschutzes, das so richtig zu stellen. Und dafür musste er gehen. Das hat im ganzen Volk dazu geführt, dass man nochmal neu nachgedacht hat über die Rolle des Verfassungsschutzes, wo man immer noch diskutieren könnte, ob der überhaupt eine Verfassung schützen kann, die es gar nicht gibt. Aber das ist der nächste Punkt schon wieder. Aber es gibt die Behörde. Das heißt, man hatte große Teile des Volkes auf seiner Seite und bekommt die auch auf seine Seite und die Leute merken, es ist eben nur ein Instrument der Machterhaltung dieser Verfassungsschutzapparat und trotzdem ist man davor eingeknickt. Das hat mich dazu bewogen, über die Rolle der AfD sehr ernsthaft nachzudenken im letzten Jahr. Es war ein Punkt, der zu meinem Entschluss geführt hat, auszutreten. Es gibt einen zweiten Punkt und das ist der sogenannte Flügel innerhalb der AfD. Den Flügel habe ich damals zusammen mit Björn Höcke aus der Taufe gehoben. Wir haben große Erfolge feiern können. Wir sind angetreten gegen Herrn Lucke, wir sind angetreten gegen einen Herrn Henkel, der im Grunde die AfD wirklich vollkommen liberal, wirtschaftsliberal vereinnahmen wollte. Und wir haben auch dem Pärchen Petri und Brezell die Stirn geboten. Aber wir haben es nicht geschafft, das muss man konstatieren, wir haben es als Flügel nicht geschafft, die selbstgegebenen Standards auch selber einzuhalten. Auch im Flügel ist großteils der Patriotismus dem Opportunismus gewichen. Und ein Netzwerk innerhalb einer Partei, das korrektiv sein will und selber aber seinen Leitfaden verloren hat, kann kein Korrektiv mehr sein. Und damit war für mich auch klar, dass selbst dieses Bollwerk innerhalb der AfD nicht mehr die Aufgaben erfüllen kann und wird leider, wie wir ihm zugedacht haben. Und das war der zweite Grund, warum ich gesagt habe, ich kann in der AfD nicht weiter mitmachen. Und es gibt einen dritten Grund, und der ist für mich fast noch am ausschlaggebendsten. Und zwar, ich persönlich habe vom Bundesvorstand 4 Ordnungsmaßnahmen erhalten. 4 an der Zahl und eine Partei, in der man Deutschland den Deutschen nicht ungestraft sagen darf, ist für mich keine patriotische Partei. Und eine Partei, in der ich noch im Dezember 2015 in einem Weihnachtsgruß, in einem positiven Kontext, die Bezeichnung Volksgemeinschaft verwandt habe, was uns im Wahlkampf keinen Abbruch getan hat. Und 3 Monate später, obwohl es in der Tagesschau und überall war, ja, Puckenburg sagt Volksgemeinschaft, 3 Monate später haben wir das beste Wahlergebnis der AfD bis dato erzielen können. Und wenn dann 3 Jahre später, fast genau 3 Jahre später, ich auch in einem positiven Kontext den Begriff Volksgemeinschaft in einem Neujahrsgruß verwende und dafür mit Amtsenthebung und Ämtersperre in der AfD belegt werde, dann kann ich nur sagen, diese Partei ist, auch wenn es oft behauptet, diese Partei ist leider keine patriotische Partei mehr. Mir tun die Mitglieder leid, die in der AfD-Basis immer noch am patriotischen Gedanken festhalten, und die gibt es dort, das ist überhaupt keine Frage. Und die kämpfen auch darum, seit Monaten, seit Jahren, die AfD auf den richtigen, auf den rechten Weg zurückzuführen. Aber sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. Es hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Ich weiß auch, dass manche das nur langsam sehen und einsehen wollen, weil die Motivation groß ist, dann doch noch was zu reißen, was ich sehr gut verstehen kann. Aber auch in der Bundesvorstandswahl, die nun für dieses Jahr ansteht in der AfD, wird das Ruder nicht herumreißen. Der Opportunismus, die Postenvergabe, die Postenheischerei hat die Partei schon viel, viel, viel zu stark im Griff. Schon lange und viel zu stark. Das heißt, das sind Leute, das kenne ich persönlich, die im zweiten Jahr ihres Mandates, also als Landtagsabgeordneter, als Bundestagsabgeordneter, die im zweiten Jahr nur einen Gedanken haben, wie komme ich wieder auf die nächste Liste und in das nächste Mandat. Und um diesen Gedanken kreist und dreht sich alles. Alles. Und jede politische Äußerung, jede politische Handlung wird immer mit der Vorsicht gemacht, ja, keine Mehrheiten gegen sich aufzubringen, ja, nicht negativ aufzufallen, um ja, dieses Ticket auf die nächste Landes- oder Bundesliste nicht zu verlieren. Und damit geißelt man sich selbst, denn das ist nicht der Grund, warum man in so einer Partei ist. Und ich bin sogar der Meinung, dass das vom System genauso gewollt ist. Die wollen das so, dass das Konstrukt Partei genauso funktioniert. Dass man da hineingeht mit einem gewissen Enthusiasmus, am besten noch mit einem ordentlichen Patriotismus. Und der wird aber sehr schnell ausgebremst, indem man eben als Abgeordneter dann doch eingepackt wird in ein Verhältnis, wo enorme Gelder fließen, wo Absicherungen fließen, ein Verhältnis, das man gerne beim nächsten Mal wieder haben möchte, was einen charakterlich korrumpiert. Und die allerwenigsten haben problemlos die Chance zu sagen, ich bin jetzt mal Abgeordneter 5 Jahre im Landtag oder 4 Jahre im Bundestag Und wenn ich beim nächsten Mal nicht wieder reinkomme, ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe die Absicherung noch, ich habe das, ich kann problemlos in meinen Beruf wieder rein. Die wenigsten haben diese Möglichkeit. Und genauso will das der Staat. Die Partei, so wie sie in Deutschland funktioniert, ist ein Nährboden für Korruption und Vetternwirtschaft und muss geändert werden. Natürlich handelt man sich sehr schnell den Vorwurf ein, wenn man sowas äußert. Oh, man rüttelt jetzt aber am demokratischen parlamentarischen System, was wiederum zu einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz führen könnte. Allerdings muss man es eben komplett ausführen und sagen, wir wollen ja nicht das parlamentarische System hinwegfegen durch eine Revolution. Wir wollen eine grundlegende Reform. Und es gibt ja andere Modelle in anderen Ländern, wo es auch parlamentarische Systeme gibt, demokratische, wo es anders funktioniert. Und wir zum Beispiel, ich persönlich plädiere sehr dafür, obwohl ich nicht weiß, ob man das jemals hinbekommt, aber man kann es ja fordern, zu sagen, der Abgeordnete, der darf im Grunde gar keine Vollzeitbeschäftigung übernehmen, sondern der muss wie in Stadtparlamenten, wie in Berlin zum Beispiel, ein Teilzeitabgeordneter sein. Er bekommt nur die Hälfte des Geldes, was er jetzt bekommt, und er hat quasi den Zwang oder die Motivation, trotzdem noch weiter in der Wirtschaft oder irgendwo beschäftigt zu sein, und hat viel leichter den Einstieg wieder in die Wirtschaft auch gefunden danach. In der Schweiz wird es ähnlich gehandhabt, da gibt es ein anderes Modell. Und das ist weitaus demokratischer und automatisch viel verbundener mit der Basis. Also es gibt, kommen noch eine Basisverbundenheiten bei den großen, bei den linken Volksparteien. Die sind ja teilweise, wenn sie noch Abitur gemacht haben, ist es gut, danach gehen sie in die Politik und die haben noch nie gearbeitet. Die wollen also Gesetze machen, gerade die wollen Sozialpolitik machen und kommen gar nicht aus einem Arbeitsleben. Die wissen gar nicht, über was die da eigentlich verhandeln. Und deswegen ist das schon der nächste Knackpunkt zu sagen, das parlamentarische Vollzeitsystem, was wir haben, darf es so nicht mehr geben. Man kann gerne darüber diskutieren, dass man sagt, man belässt das vielleicht beim Bundestag so und führt andere Regularien ein, aber mindestens auf Landtagsebene ist das nicht nötig. Und ich kenne es ja nun selber ganz genau und will Ihnen da auch keine Hoffnungen nehmen, aber in einem Landtag, die Debatten, die da geführt werden, das ist alles Scheindebatten. Keiner versucht in dem Landtag wirklich die anderen von seiner Sache zu überzeugen. Die Meinungen stehen fest. Man versucht nur eine ordentliche Rede zu machen, sieht zu, dass die aufgenommen wird und kann damit an die Bürger draußen sprechen. Und die sehen, da gibt es jetzt mal welche im Landtag, die das auch mal anders sehen, die auch mal anders reden. Aber keiner überzeugt dort drinnen jemanden mit seiner politischen Meinung. Und die ganzen Ausschüsse, die dort tagen, die ganzen Gremien, die dort tagen, sind großteils, also vorher schon lange inszenierte, abgesprochene Angelegenheiten. 80% der gesamten Tätigkeit im Landtag, des gesamten Papierwustes im Landtag, könnte man sich theoretisch schenken. Es sind 20-30%, wenn überhaupt, konstruktive Arbeit dabei. Und das Ganze wird eben schön eingerahmt und eingepackt in ein System der Parteienlandschaft, wie man es kennt. Es wirkt natürlich unheimlich demokratisch, das ist ganz klar. Aber es hat in vielerlei Hinsicht mit Demokratie nicht mehr viel zu tun. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt, wenn man das ganz deutlich sieht. Da haben wir eine Kenia-Koalition. Das heißt, CDU, stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt, etwas vor der AfD. Dann haben wir die SPD, die wir im Wahlkampf 2015 halbiert haben mit ihrem Ergebnis, von ca. 20% auf 10%. Und dann haben wir dort die Grünen, die es knapp über die 5%-Hürde geschafft haben. Und die stecken zusammen in der Kenia-Regierungskoalition. Und den Ton bei wichtigen Sachen geben an die Grünen, mit ihren knapp über 5%, weil die genau wissen, wenn die aussteigen, platzt die ganze Regierungskoalition. Und eine CDU und auch eine SPD möchten unbedingt in einer Regierungskoalition sein, möchten Ministerien besetzen, möchten, dass die Gelder fließen. Und damit schwingt sich eine ich sage es gerne, linksradikale Kleinpartei wie die Grünen bei uns auf zum Taktgeber einer gesamten Regierungskoalition. Die haben sogar etwas übernommen, wo wir wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln könnten. Die haben in der Linksextremismus-Enquete, die wir damals einberufen haben, ist der Vertreter der Grünen, Abgeordneten, die da drinnen sind, tut sich immer wieder als Sprecher auf für die gesamte Regierungskoalition. Das heißt, die haben den kleinsten Anteil, aber wenn irgendwas verhandelt wird, meldet sich der Grüne zu Wort und spricht für SPD und CDU. Das sind die Verhältnisse in dem parlamentarischen System, was wir haben. Natürlich ist es die Korrumpiertheit der CDU, die das erst möglich macht. Weil die für den Posten und Machterhalt alles machen, jeden verraten und jeden Schwindel mitmachen. Das haben andere erkannt und nutzen das leidlich aus. Das ist die Parteienlandschaft, die wir heute eben in Deutschland haben. Und dagegen kann man doch nicht vorgehen mit einem Systemschmusekurs, mit leise Treterei, mit Duckmäusertum. Wenn man das beenden will, braucht man Rechtspopulismus, Klartext und mutige Leute und Politiker und nichts anderes hilft dagegen, liebe Freunde. Und nun habe ich mich oder haben sich aber auch andere Personen im letzten Jahr Gedanken gemacht und sind eben, das wissen Sie ja, nicht nur ausgetreten aus der AfD, sondern haben gesagt, wir treten zwar aus, möchten aber unsere politische Arbeit, die ja innerhalb der AfD sehr erfolgreich war, nicht ganz beiseite legen, sondern gründen etwas Neues. Natürlich kennen wir die ganzen Unkenrufe. Die sind ja auch zum Teil berechtigt. Ja, braucht man eine neue Partei im rechten Spektrum? Schauen wir doch mal zu Lucke, schauen wir doch mal zu Petri. Ist doch gar nichts geworden. Das ist alles richtig. Das stimmt. Wobei die beiden natürlich versucht haben, sich links neben der AfD zu verorten. Eine AfD, die selber aber Linkskurs genommen hat Richtung CDU und natürlich zwischen AfD und CDU überhaupt keinen Platz mehr lässt. Da passt nichts mehr dazwischen. Und wir sind so ehrlich zu sagen, wir wollten, haben das ja im Januar getan, wir wollten etwas gründen, was den bisherigen Kurs der AfD, also den Kurs von vor 4, 3, 2 Jahren beibehält. Und der Kurs in der AfD verändert sich ja. Wir stehen damit wahrnehmbar, das geben wir auch zu, rechts neben der AfD, aber stehen auf der Position, die die AfD selbst vor 4, 3, 2 Jahren eingenommen hat. Wir stehen eigentlich genau dort an dem Punkt, den wir politisch den Wählern draußen auch versprochen haben. Und da kommt auch die Frage auf, Herr Buggenburg, geben Sie doch Ihr Mandat zurück. Sie sind da aus der AfD ausgetreten. Dazu muss ich sagen, ich habe damals, als ich gewählt wurde, da bin ich vielleicht einer der ganz wenigen in der AfD, die das überhaupt gemacht haben. Ich habe damals, als ich zum Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt gewählt wurde, gesagt auf die Frage, André, Herr Buggenburg, geben Sie Ihr Mandat zurück, wenn Sie die AfD einmal verlassen. Das ist eine Standardfrage, die irgendwann mal in der AfD aufgekommen ist. Das kennen Sie vielleicht auch. Da habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht. Wenn es sein sollte, dass sich die AfD so verändert, dass sie nicht mehr dem entspricht, dem sie heute entspricht, und ich die AfD verlassen muss, weil es nicht mehr meine Partei ist, werde ich mein Mandat behalten. Mit dieser ehrlichen Aussage bin ich mit überwältigender Mehrheit damals auf Listenplatz 1 in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Und ich bleibe auch dabei. Ich persönlich habe meinen politischen Kurs nicht verändert. Ich stehe haargenau da, wo ich 2015, 2016 stand. Die AfD selber ist es, die sich verändert. Und theoretisch müssten alle anderen Abgeordneten der AfD in Sachsen-Anhalt ihr Mandat abgeben. Und müssten sagen, ich mache den Platz frei, weil ich nicht mehr das einhalte, was ich im Wahlkampf versprochen habe, was bei uns im Programm stand und was ich den Leuten in 1000 Bürgerrunden erzählt habe. Die müssten theoretisch gesehen ihr Mandat abgeben, wenn man es mal ganz ehrlich meint. Das nur zu der Frage. Das nur mal zu einer Frage, die auch viel diskutiert wird und würde, was ja auch völlig in Ordnung ist. Nun haben wir uns aufgemacht, ich habe natürlich auch einige Flyer dabei, die ich Ihnen gerne überreiche, und haben im Januar gegründet dann doch eine neue Partei mit dem Namen Aufbruch Deutscher Patrioten. Da steckt schon viel von dem drinnen im Namen, was wir uns vorstellen. Erstmal brauchen wir einen Aufbruch, denn Stillstand hatten wir genug und dieses Weiter-so, wir schaffen das, kann ja keiner mehr ertragen. Da steckt die Bezeichnung Deutsch drinne, weil wir stehen zu Deutsch, zu Deutschland, zur deutschen Identität. Und es ist eben auch der Begriff Patrioten drinne, weil wir verstehen uns wirklich als Patrioten mit allem Für und Wider und auch mit allen Nachteilen, die man erlebt, wenn man heutzutage in Deutschland patriotisch ist, muss man auch wissen. Es ginge einfacher zu machen vieles, aber wir sind eben Patrioten und wir haben gesagt, unser größtes Pfund, mit dem wir wuchern können und werden, ist Glaubwürdigkeit. Das heißt, jede Aussage, die wir tätigen nach außen, hinter der stehen wir nicht nur zu 100, denn wie es im Osten, in Mitteldeutschland üblich ist, zu 110%. Das wollen die Leute, die wollen endlich Politiker, die genau das einhalten, was sie ihnen auf Bürgerrunden, auf Demonstrationen, in Wahlkampfversammlungen, an Wahlkampfständen versprechen. Das heißt nicht, dass man immer schafft, das durchzusetzen, aber man muss alles dafür tun, dass man das, was man versprochen hat, im Parlament anpackt, angreift und versucht einzubringen. Und dann sage ich Ihnen auch eins, schauen Sie dabei mal zur linken Seite. Die Grünen machen das richtig. Der Grüne sagt Ihnen draußen, ich will, dass Deutschland verreckt. Und ich glaube dem, dass der im Parlament alles dafür tut, um Deutschland verrecken zu lassen. Das ist eine Art von Glaubwürdigkeit, muss man ehrlich sagen, natürlich nur auf der falschen Seite. Aber genau da müssen wir auch hin. Es muss glaubwürdig sein. Was wir sagen, muss Hand und Fuß haben und vor allem, es muss durchgehalten werden. Man darf nicht einknicken vor denen, die man eigentlich bekämpfen möchte. Und das Einknicken hat man zum Beispiel auch in der AfD gesehen beim Thema Kornblume. Wir haben für unser Wappen ganz absichtlich natürlich die Kornblume gewählt. Und ich hatte 1000 Diskussionen mit der Zeitung, in der AfD und wenn ich die Amtsenthebung nicht wegen meinem Begriff Volksgemeinschaft bekommen hätte, dann hätte ich ihn mittlerweile schon wegen der Kornblume bekommen. Ja? Die Kornblume ist, das haben wir auch nochmal schön beschrieben hier drinnen, ein deutsches Symbol, ein positives Symbol, was über 100 Jahre lang positiv besetzt war. Ja, es wurde auch einige Jahre in Österreich dann missbraucht von damaligen Nazis, als die noch kein Nazi-Symbol verwenden durften. Also kein Nazi-Symbol verwenden durften, haben die sich die Kornblume genommen. Und als sie dann Nazi-Symbole verwenden durften, haben sie die Kornblume wieder beiseite gelegt. Was ein Beweis dafür ist, die Kornblume ist kein Nazi-Symbol. Die Kornblume ist Nationalblume von Estland beispielsweise. Die Kornblume ist abgebildet auf dem 2-Euro-Stück im letzten Jahr von Frankreich. Die Kornblume ist eine typisch deutsche Pflanze, ein typisch deutsches Symbol für Patriotismus, Freiheitsdrang und auch deutsche Romantik. Und wir halten daran fest. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, Herr Buggenbock, Sie können doch die Kornblume, dieses Nazi-Symbol, nicht im Landtag tragen, dann sage ich, passen Sie mal auf, solange wie hier einer mit der roten Nelke rein darf. Und die rote Nelke... Die rote Nelke, wobei die als Pflanze auch unschuldig ist, aber die rote Nelke steht für linke Ideologie, steht also für zig, wenn nicht für 100 Millionen Tote in der Vergangenheit. Und solange wie hier jemand mit der Nelke rein darf, werden sie mir nicht verbieten, mit der Kornblume hier aufzuschlagen. Das habe ich durchgehalten, durchgesetzt, Diskussion beendet. Man muss einfach mal Rückgrat beweisen, liebe Freunde. Rückgrat beweisen. Was auch viele nicht verstehen, es ist ein Kampf um Begriffe, ein Kampf um die deutsche Sprache, ein Kampf um Deutungshoheit und ein Kampf um Symbole. Das haben die Linken sehr, sehr gut erkannt und haben den Rechten da lange was vorgemacht. Und an der Kornblume sieht man das, als das aufkam im letzten Jahr, war das Geschrei riesengroß. Ich wurde von meiner Landtagspräsidentin gleich beiseite genommen, Herr Bockenburg, aber Sie werden doch nicht. Ich sage, passen Sie auf, ich werde mit der Kornblume in ausgeschmückter Variante nicht im Plenum auftauchen, aber ich werde es mir nicht nehmen lassen, die Kornblume in einer kleinen, wirklich einer bescheidenen Variante dort zu tragen. Na gut, das geht ja, die ist wirklich sehr konservativ, CDU aber konservativ. Man muss einfach mal den Kampf durchfechten. Es gab einen riesen Aufschrei. Die Linken haben gespuckt, Nazi-Symbol, jetzt bricht Nationalsozialismus komplett aus, war so die Aussage. Das war vor etwa einem Dreivierteljahr, fing das an. Mittlerweile interessiert das kaum noch jemanden. Mittlerweile kann man mit der Kornblume rausgehen, ich gehe zur Veranstaltung, mancher Linke guckt natürlich da etwas pikiert, was mir sehr gefällt, muss ich sagen. Ja. Aber man hat das Rennen gewonnen, wenn man einfach mal es schafft, ein halbes oder ein Jahr lang gegenzuhalten. Und wenn wir die Debatte wirklich vollends beendet haben, wenn wir die Landtagswahlen in Sachsen durch haben, an denen wir teilnehmen, und dort eine Partei teilnimmt, die die Kornblume in ihrem Wappen trägt, danach ist die Messe eh gelesen. Egal, ob wir jetzt 1% kriegen oder 5% kriegen, danach ist das erledigt. Wenn dann ein halbes Jahr später wieder mit der Kornblume anfängt, dann geht die Zeitung bloß noch und sagt, Leute, hat man alles, das nächste Thema. So holt man sich Symbole und Begriffe zurück. Das müssen wir endlich mal lernen. Viele sagen, ach, was willst du mit der Kornblume, was willst du mit Volksgemeinschaft, lass das doch alles. Wir brauchen doch Alltagspolitik. Na klar brauchen wir Alltagspolitik, aber was viele nicht verstehen, kein Parlament auf der Welt wird von sich aus durch parlamentarische Arbeit eine Revolution oder eine grundlegende Reform anstoßen. Das muss immer von außen kommen, das muss von der Straße kommen, das muss mit Provokation kommen, das muss mit Mut zur Wahrheit und zum Klartext kommen. Und dazu gehören auch solche Symbole. Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, glaube ich, auch alle, dass gerade wir Deutschen so etwas in uns tragen, nicht nur, aber auch gerade wir, dass wir uns eben doch gerne hinter Begriffen und Symbolen manchmal verstecken, insgesamt aber auch gerne vereinen und vereinigen. Das ist was ganz Typisches übrigens, das gibt es weltweit, aber gerade wir tragen das doch unten. Man möchte ein Symbol haben, man möchte etwas haben, was etwas aussagt. Und darunter, unter diesem Banner, unter diesem Wappen, unter diesem Symbol, möchte man sich scharen, möchte eine gemeinsame Richtung gehen. Das heißt, die Kraft von Symbolen, von Symboliken, von Begriffen, wird unterschätzt auf der rechten Seite. Die Linken wissen das ganz genau. Deswegen greifen die das immer wieder permanent an. Die wollen uns keine Symbole und Symboliken zugestehen, weil sie wissen, das könnte ein Beitrag dazu sein, dass sich Menschen zusammenfinden, dass sich ein patriotischer Gedanke entwickelt, dass sich ein Gemeinschaftsgefühl, am besten sogar noch eine gewisse Kameradschaft entwickelt. Das ist natürlich für die auf der linken Seite ein Horrorszenario, ist ganz klar. Die wollen alles breit gefächert, Multikulti, wollen auch keine Kollektive mehr. Die wollen Einzelpersönlichkeiten, individuell, in einem Gotteswille, keine Gruppierung, wo einer für den anderen da ist. Deswegen schießen die gegen alles, gegen alle Begriffe, gegen alle Symbole. Und das Schlimme ist, dann kommt da eine Partei, die sich patriotisch nennt und macht diesen ganzen linken Spuk noch mit. Und davor hat es mich geekelt und auch deswegen bin ich aus der AfD ausgetreten, liebe Freunde. Dann habe ich, das lässt sich aber nicht vermeiden, zur Erklärung viel über die AfD gesprochen. Da gibt es viel Gutes, eben auch viel Schlechtes. Und ich habe eines auch festgestellt, das ist so eine Sache, die wir für uns auch verinnerlicht haben in unserer neuen Partei, dass ein Problem ist, dass in der AfD die Mentalität, die vor allem in Westdeutschland vorherrscht, über die Mentalität aus dem Osten oder aus Mitteldeutschland herrscht, ganz einfach zahlenmäßig, weil die Mitgliederzahlen logischerweise in den alten Bundesländern viel höher sind. Und es gibt da eine unterschiedliche Mentalität, die ist einfach da. Die ist bedingt durch verschiedene geschichtliche Entwicklungen. Das geht los, dass ich immer wieder mit Kameraden, mit Patrioten auch im Westen gesprochen habe, gesagt, wir kriegen die Leute nicht auf die Straße. Wenn ich zu meinem Kreisverband gehe und sage, ich möchte eine Demo anmelden, dann sagt er, was soll das, was soll dieser Spuk auf der Straße? Es gibt doch nur Aggression und Gewalt. Dann sage ich immer, spinnt ihr nur? Ihr wisst doch auch, dass auf die Straße gegangen wird, wenn für mehr Geld demonstriert wird. Also streiken auf der Straße können sie alle. Das geht irgendwie. Oder wenn eine neue große Lichterkette für den Frieden gemacht wird, dann sind sie auch alle auf der Straße. Also es geht doch. Warum kann man nicht auf die Straße gehen, um einfach für das zu demonstrieren, was man durchsetzen möchte? Wir kennen das nun bei uns noch, wir haben das einmal erlebt und sind der Meinung, das ist auch gar nicht abwertend gemeint, nicht falsch verstehen, aber wir sind der Meinung, dass der Initialfunke für einen großen Umbruch in dem Land aus Mitteldeutschland ausgehen muss und wird. Richtig. Das geht leider nicht anders. Wenn man das einsieht, dann wird man in einer Partei wie der AfD verrückt, wo genau diese Initialzündungen aus dem Osten immer wieder torpediert und ausgetreten werden. Und ich gehe sogar jetzt noch einen Schritt weiter, das sehen Sie es mir nach. Ich war lange in der AfD, habe dort alles erlebt. Ich bin sogar mittlerweile der Meinung, dass eben auch eine AfD, zumindest in Teilen, ein vorhergesehenes Programm war, was Initiativen hatte im, ich sage es jetzt mal so salopp, im bisherigen System, im Altparteiensystem. Bin ich sehr der Meinung, und ich sage Ihnen noch was, dieses Experiment war auch gut angelegt, wenn man gemerkt hat, oh, das rumort jetzt hier im Volk. Man hat auch gewusst, das wird noch mehr rumoren, weil auch die Sache von 2015 lange vorhergesehen abgekartet war. Und da braucht man einen Puffer zum Auffangen. Wie Lenin es schon so ähnlich sagte, ja, die beste Opposition ist die, die man im Bunde selbst regiert und lenkt. Man hat diesen Puffer geschaffen und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat sich aber da eine Eigendynamik in den Ostländern entwickelt, die man so nicht vorausgesehen hat. Das Ergebnis, der Erfolg wurde auf einmal viel größer, als dass diejenigen, die das initiiert oder mitinitiiert haben, sich jemals gedacht haben. Und seitdem ist man eifrig bemüht, diesen Erfolg in den neuen Bundesländern wieder einzukriegen und die AfD auf eine Marge zu setzen, wo man sagt, okay, die gibt's halt, da versammeln sich die Unzufrieden, aber die darf nie irgendwie groß was zu sagen haben. Und daraus resultiert auch der Schulterschluss des gesamten linken Blockes. Das heißt, links bedeutet für mich dann tatsächlich Linke, Grüne, SPD und eine Mitte-Links-CDU, die ich auch zu diesem Block zähle. Wo normalerweise die CDU sagt, mit den Linken will ich nichts zu tun haben. Wo eine CDU normalerweise sagt, mit diesen linksradikalen Grünen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn es darum geht, den gemeinsamen Feind, die AfD oder eben patriotische Parteien zu verhindern, dann gelingt immer wieder der Schulterschluss im linken Lager. Überall in Deutschland ist das zu sehen. Auf Kreisebene, auf Landesebene, erst recht natürlich auf Bundesebene. Und das nährt den Gedanken, dass es im Grunde nicht sein soll, dass eine Partei rechts neben der CDU akzeptiert werden soll. Sie soll nur Auffangpuffer sein für eine gewisse Zeit. Dann soll die wieder abflauen. Leute sollen sich abreagieren und abgeregt haben. Also möchte man den Protest einfangen und kanalisieren. Und dass eine Partei wie die AfD, die das Potenzial jetzt hat, im Osten stärkste Kraft zu werden, in mehreren Bundesländern ihrer Verantwortung nicht gerecht wird und sich lieber einlässt auf innerparteiliche Scharmützel, auf Grabenkämpfe, die einfach kein Ende finden, die gerade jetzt wieder neu ausgebrochen sind. Man fragt sich doch, wie kann man so dumm sein, direkt vor entscheidenden Landtagswahlen das Fass Flügelkämpfe wieder neu aufzumachen in der AfD? Dann fragt man sich doch, wer ist denn das? Wer ist denn das, der innerhalb dieser Partei genau in diesen Momenten wieder das große Fass aufmacht? Das können eigentlich nur Verräter sein oder Systemlinge sein, die im Grunde genommen ihren Einzug auch in die AfD gefunden haben. So sehe ich es mittlerweile, und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe mir die ganze rechte Szene sehr intensiv die Jahrzehnte angeguckt. Auch ich würde es anstelle dieses Staates genauso machen. Ich würde es genauso machen. Es müssen wenige richtige Leute dort platziert werden, wo sie den meisten Schaden anrichten können, wo sie die niedersten menschlichen Instinkte ansprechen in einer solchen Partei. Und dann läuft das ganz alleine vor die Wand. dann braucht man gar nicht mehr viel tun. Man kann sich davor nur feiern und schützen, indem es wirklich echte, kameradschaftlich geschlossene Reihen gibt, wo niemand eindringt. Das ist das Einzige, was dagegen hilft. Da müssen wir hin, anders wird das nichts, liebe Freunde. So, mit ein paar Worte zumindest noch auch zu unserem neuen Projekt. Es liegt ja noch in der Wiege, kann man fast sagen. Wir haben da sehr klein angefangen. Wir sind da auch sehr bescheiden. Wir wissen, dass wir da Leute einsammeln, die verprellt sind von der Politik. Ich hatte es vorhin gesagt, die jetzt mal patriotisch gewählt hatten beim letzten Mal, jetzt mittlerweile sagen, ich habe jetzt ganz die Schnauze voll, ich glaube niemandem mehr. Aber die Leute sprechen wir an und wir wollen im Grunde genommen, das war der erste Gedanke mal in der AfD, eine Art Ost-AfD machen, aber das hat die AfD nicht zugelassen. Die Oberen in der AfD lassen das nicht zu. Also haben wir gesagt, gut, den Gedanken schieben wir beiseite, wir gehen raus, machen was Eigenes und konzentrieren uns dabei erstmal zumindest auf den mitteldeutschen Raum. Haben jetzt auch eine Landesliste gewählt in Sachsen, die wir, das sollte auch beachtet werden, form- und fristgerecht eingereicht haben. Eine Landesliste, die mit einstimmigem Bescheid des Landeswahlausschusses auch angenommen wurde, weil es eben kein Hexenwerk ist und wo eine Sachsen-AfD ein ganz, ganz jämmerliches Bild mit ihrer Liste abgegeben hat. Wir waren bei der Verhandlung des Ausschusses dabei. Sie wissen ja vielleicht, die Liste der AfD ist von 61 auf 18 Plätze gestrichen worden. Und glauben Sie, nichts, was Ihnen da erzählt wird, von wegen, dass das System da schuld war. Sicherlich freut sich das System darüber, das ist keine Frage. Aber die Schuld liegt bei der AfD. Es ist unglaublich, welche Formfehler, welches Dilettantentum da an den Tag gelegt wurde. Ich will das im Detail gar nicht jetzt hier erzählen, weil das sind auch Sachen, die haben eigentlich sonst gar niemanden zu interessieren. Aber ich kann Ihnen sagen, dort ist stümperhaft gearbeitet worden, ganz schlimm. Man hat allen anderen Parteien wirklich eine peinliche Vorstellung geliefert. Man hat dem System und dem linken Altparteienblock zugearbeitet mit diesem Dilettantentum. Und ich muss sagen, das war Parteischädigung allererster Güte. Und ich als Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen wäre am nächsten Tag zurückgetreten, sage ich Ihnen gleich. Ja, da muss man eigentlich Verantwortung übernehmen. Umso gewichtiger wird jetzt aber die Liste unserer Partei, denn die AfD fährt eine Erststimmenkampagne in Sachsen und wir sowieso eine Zweitstimmenkampagne. Wir haben nur eine Liste eingereicht, keine Direktkandidaten benannt, weil wir uns gesagt haben, als neue Partei werden wir sowieso keinen Direktkandidaten durchbringen. Aber wir werden der AfD Stimmen wegnehmen, deren Direktkandidaten, werden dann vielleicht versehentlich dafür sorgen, dass ein CDUler oder ein SPDler das Mandat kriegt, und das wollen wir nicht. Ja? Deswegen haben wir darauf verzichtet, treten mit einer Zweitstimme an und werden mal sehen, ob und inwieweit in Sachsen das Ganze auch fruchtet. Das heißt, es gibt jetzt eine Möglichkeit der Wahl auch neben einer AfD. Allerdings, das wissen Sie alle, der Hype, der Run auf die AfD ist natürlich erstmal noch da, weil sich viele Leute sagen, Mensch, da ist jetzt mal eine Partei rechts neben der CDU, die können wir zur Volkspartei machen, also wählen wir die jetzt alle, teilweise auch zähneknirschend. Aber das ist nicht der richtige Weg zum Schluss, weil wenn man etwas wählt, von dem man doch nicht so ganz überzeugt ist, wenn man dann nur anfängt, taktisch zu wählen, dann macht man genau dasselbe, was eine CDU seit Jahrzehnten macht. Und was das bewirkt hat in diesem Land, sehen wir ja. Ja, wir stehen vor dem Abgrund, wir stehen vor dem Verlust unserer deutschen Identität. Und dagegen müssen wir angehen. Da gibt es keine Scharmützel, da kann man auch nicht taktisch irgendwie wählen, da kann man nur ganz klare Kante zeigen und sich übrigens an den Nachbarländern orientieren. Weil andere Länder in Europa haben das geschafft und hinbekommen. Da, wo wir noch hin müssen, da ist der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch. Gott sei Dank, muss ich sagen. Und da müssen wir nachholen. Und wenn Sie nochmal einen Salvini in Italien anschauen, ja, mit seiner Partei, alleine was die Lega dort zum Beispiel jahrelang auch hindümpelte in kleinen Grüppchen, zum Schluss müssen die Parteien wahrgenommen werden, müssen als glaubwürdig befunden werden und es muss möglich sein, dass auch rechte Parteien, konservative Parteien zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig behaken. Ja, das muss man endlich einmal hinbekommen im rechten Lager, aber das ist eines der größten Krankheiten, die wir in Deutschland haben. Die Rechten auf der rechten, auf der richtigen Seite sind sich eben nicht einig. So will man das, deswegen verstehe ich nicht, warum man diesem Treiben immer wieder nachgibt. Das müssen wir gemeinsam ändern, liebe Freunde. Wir sind gestartet mit einem kleinen 10-Punkte-Programm bloß, wo ganz klare Aussagen drin stehen. Da steht beispielsweise auch in unserer Programmatik, in unseren Forderungen, steht der Dexit. Deutschland muss die Forderung stellen, aus der EU auszutreten. Ob man das mal so erreicht oder ob diese Forderung dazu führt, dass sich positiv was ändert, das sei dahingestellt. Aber man muss klare Forderungen stellen. Jeder Kaufmann weiß das. Wenn man in eine Verhandlung reingeht, muss man mit klaren Positionen reingehen, um das Maximalste rauszuholen. Wenn ich dann erlebe, Diskussionen bei anderen rechten Parteien, Namen will ich jetzt gar nicht mehr erwähnen, die von einer Dexit-Forderung mal abgewichen sind, jetzt zu einem, ja, wir machen mal mit in der EU und wir gucken mal, ob wir da intern nicht irgendwie was verändern können. Die haben nicht verstanden, dass der Laden EU, dieses aufgeblasene Monstrum, längst ein Eigenleben führt. Und die EU hat zum Plan, entgegen ihrem Gründungsgedanken, der ja mal gar nicht verkehrt war, hat zum Plan tatsächlich das Europa, was wir kennen, das Europa von Nationalstaaten, von souveränen Nationalstaaten vollkommen aufzulösen. Es soll eine Zentralregierung geben, weil es übrigens auch von außen viel einfacher ist, über eine Zentralregierung bis in die einzelnen Länder hinein zu regieren. Viel einfacher ist. Und das ist im Grunde auch ein linkes Modell. Hier soll im Grunde eine EU-DSSR installiert werden. Es soll alles zusammengewürfelt werden, Gleichmacherei, Zentralregierung Brüssel und Aushebelung jeder nationalen Souveränität. Das kann und das darf kein Patriot hinnehmen und genau dagegen muss man konsequent antreten. Und das Erste ist, eine klare Forderung dagegen zu stellen. Deswegen Dexit, wir sagen notfalls Mexit. Also wenn Deutschland nicht rausgeht, dann zumindest Mitteldeutschland. Natürlich eine etwas spaßig gemeinte Forderung, nehmen Sie es mir nicht übel, die rührt daher, dass man in Mitteldeutschland sagt, wir wollen in Mitteldeutschland nicht die Verhältnisse haben, die wir in Westdeutschland zum Teil sehen, wo ganze Landstriche, ganze Großstädte als verloren gelten. Das heißt, wir wollen bei uns nicht dieses Kalifat haben, was es im Westen zum Teil schon gibt. Deswegen wird immer mehr die Forderung laut, gestern Abend in einer Veranstaltung endlich die Mauer wieder hochzuziehen, nur die Selbstschussanlage in die andere Richtung zu drehen. Wo ich immer sage, der Wunsch ist verständlich, aber kein deutscher Patriot kann das letztendlich wollen. Weil ein Patriot will immer, dass sein Land wächst, auch in den Grenzen, und dass es nicht verkleinert wird. Das heißt, die Botschaft ist klar, aber die Botschaft, das Ergebnis kann nicht sein, dass wir uns einigen und abspalten, sondern es muss umgekehrt sein. Aus Mitteldeutschland heraus muss der Aufbruch passieren. So muss es funktionieren. Und glauben Sie es mir, es ist auch nichts zu spät. Denn wenn man einmal den politischen Willen erzeugt, ist fast, nicht alles, aber fast alles, was an Schaden angerichtet wurde, auch umkehrbar. Es muss nur der politische Wille da sein. Und den zu erzeugen, dafür sind wir eben auch angetreten, natürlich mit kleinen Schritten. Aber das Ziel, was wir haben, nämlich unser Vaterland, vor allem für deutsche Generationen und in Erinnerung an unsere ahnenden Vorfahren zu erhalten, dieses Ziel ist so groß und ehrenwert, dass es jeder Mühe wert ist. Und so treten wir an. Erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit.